Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute frei in unserer Themenauswahl. Das heißt, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Hier live in der Nacht, im Radio, im Fernsehen. Also wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Übrigens, Patrick hat uns gerade mitgeteilt, viele Grüße aus Paderborn. Ich werde jetzt gleich dem Zahnputzritual à la Domian nachkommen und dann die Sendung gucken. Das ist doch schön. Dein treuer Zuhörer Patrick. Schöne Grüße nach Paderborn. Ach ja, und noch ein Feedback zu gestern, eine Rückmeldung zu gestern. Wir hatten ja gestern das Thema, das dürfen meine Kinder niemals wissen. Willi schreibt aus 02361, hallo Domian, vielleicht solltest du zum gestrigen Thema mal das Kontrastthema anbieten, nämlich das dürfen meine Eltern niemals wissen. Das ist eine gute Idee, das haben wir uns gleich pfiffig aufgeschrieben und werden dieses Thema und diese Sendung sicher auch noch dieses Jahr machen. Das dürfen meine Eltern niemals wissen. So, heute offenes Thema. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Erste Anruferin heute Nacht ist Petra und Petra ist 41 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Petra. Weswegen hast du angerufen? Mein Thema ist Trauer und wie ich halt damit umgehen kann oder beziehungsweise nicht umgehen kann. Wen hast du verloren? Mein Mann. Wann ist er verstorben? Der ist am 24.05. verstorben. Am 24.05. in diesem Jahr? Ja. Ja. Wie alt war er? 39. Mhm. An was ist er verstorben? Krebs. Er hat Krebs gehabt, der ja 2,5 Monate vorher festgestellt worden ist. Das ging so schnell. Mhm. Was für ein Krebs war das? Ein Sarkom. Es gibt einen medizinischen Ausdruck, malignen Gastrom intestinalen Stomatumor. Hm. Ja. Welche Körperorgane waren denn befallen? Das war zunächst nur Bauchraum. Hm. Das war im Bereich der Bauchspeicheldrüse, im Bereich der Leber und auch die Aorta, und deswegen konnte das halt nicht entfernt werden, weil man hat es 2,5 Monate vorher erst entdeckt. Ja. Welche Beschwerden hat er denn? Wie hat man es überhaupt entdeckt? Er hatte erst Rückenschmerzen. Ich habe ihn mit Schmerzen nachher ins Krankenhaus gebracht, obwohl er vorher bei allen möglichen Ärzten war. Die wollten ihn schon in eine Rheumaklinik schicken und ja. Dann vor lauter Schmerzen konnte er es nicht aushalten. Ich habe ihn ins Krankenhaus gebracht. Und er hat davor Schmerzen geschrien und dann haben die ihn halt aufgemacht und ja, wieder zugemacht und mir halt die Prognose gegeben, ja, er hat nicht mehr Jahre, er hat nur noch Monate, eventuell. Als man dir das gesagt hat, ein Arzt oder einige Ärzte, du hast ja wahrscheinlich überhaupt nicht mit so einer schlimmen Diagnose gerechnet. Wie hast du das empfunden? Wie hast du das aufgenommen? Meine Welt ist zusammengebrochen. Das ist, wenn ich das jetzt so sehe, wenn ich überlege, welcher Tag der schlimmste war, wer mir es gesagt hat, oder der Tag, es gab ja verschiedene Stationen dann noch, wir sind ja noch in verschiedenen Krankenhäusern gewesen. Ich war immer bei ihm. Und Hast du es ihm denn auch gleich gesagt? Ja. Und wie hat er das aufgenommen? Oh, das war auch so grausam. Durch das Morphin, das er bekommen hat, hat er das vergessen. Ich habe das erste Mal mit dem Arzt, mit ihm gesprochen und ihm das erzählt. Beziehungsweise der Arzt hat erzählt und am nächsten Tag wusste er davon nichts mehr. Hat sich das denn bis zu seinem Tod so durchgezogen, dass er das gar nicht richtig wusste? Oder gab es Momente, wo ihr dann doch darüber geredet habt? Er wusste es, er wollte es aber nicht wahrhaben. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? 2 Kinder. Wie alt sind die Kinder? 12 und fast 14. Ja. Hat er sehr leiden müssen zum Schluss? Von den Schmerzen her eigentlich nein. Körperlich, ja, das war echt grausam. Also er ist zum Beispiel mit 81 Kilo Gewicht eingeliefert worden und er ist total abgemagert vom Oberkörper her. Da war überhaupt nichts mehr. Und es gab dann Wassereinlagerung und er hat nachher 104 Kilo gewogen. Wie viel Kilo? 104. 104 Kilo. Obwohl er total abgemagert war. Warst du bei ihm, als er verstorben ist? Ja. War er bewusstlos? Nein. Er war total unruhig. Hat mit seinen Händen, er hat sich bewegt. Er hat versucht, seine Decke, die er hatte, vor sein Gesicht zu ziehen. Ich habe das Gefühl, sieh mich nicht an, guck mich nicht an. Dann bin ich auf die andere Seite von dem Bett gegangen und gesagt, komm, ich habe dich letzten Monat gesehen, letzte Woche gesehen, heute gesehen, komm, das brauchst du nicht. Und dann hat er auch aufgehört damit. Er war aber nicht mehr direkt ansprechbar. Also er hat... Hast du mit deinem Mann einige Tage vorher oder einige Wochen vorher noch über den bevorstehenden Tod so richtig reden können? Das war ganz schwer. Es gab ein paar Momente, wo er das akzeptiert hat. Oder wo ich mit ihm reden konnte. Es gab auch Zeiten, wo er überhaupt nicht ansprechbar war, wo er nur halluziniert hat, wo er teilweise mich auch angegriffen hat. Und also er hat sich auch sehr, sehr gegen den Tod und gegen die Krankheit gewehrt, bis zum Schluss. Er hat gekämpft bis zum Schluss, er wollte es bis zum Schluss nicht wahrhaben. Du hast gerade gesagt, am Anfang, dass er am 24. Mai verstorben ist. Ja. Nun sind einige Monate ins Land gegangen, der Sommer liegt hinter uns. Wie hast du diese Monate verbracht? Ich wundere mich eigentlich über jeden Tag, dass ich noch lebe. Das ist so, ich habe überhaupt keinen Lebensmut mehr oder Sinn oder Zweck. Oder okay, die Kinder sind da, dann sage ich mir, okay, du musst noch 5 Jahre leben. Dann sind die erwachsen und, aber... Du hast deinen Mann sehr geliebt. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren 15 Jahre verheiratet, 19 Jahre zusammen. So wie ich das gerade verstanden habe, einen wirklichen Trost geben dir die Kinder nicht? Nein. Spüren die Kinder das? Sie werden so leicht damit fertig, die gehen so leicht damit um. Sie können spielen und... Redest du mit deinen Kindern über deinen tiefen Schmerz und deine Trauer? Ich habe es versucht, aber das ist, die blocken ab. Vielleicht sieht es in deinen Kindern ja auch ganz anders aus, als das, was du wahrnimmst. Vielleicht können sie auch nicht so darüber reden und dass sie nach außen hin so etwas leichter wirken, ist vielleicht auch eine Schutzhülle für sie. Das kann ja sein. Ich weiß nicht, der Kleine, der ist... Da geht er ja besser mit um, denke ich mal. Er hat auch weinen können und vielleicht liegt es auch daran, dass er einen Freund hat, dessen Vater auch Krebs im Endstadium hat. Der hat also auch nicht mehr allzu viel Zeit. Aber die Kinder waren vermutlich, als dein Mann gestorben ist, genauso geschockt und verzweifelt wie du. Die haben das wesentlich besser verkraftet. Die haben ihr Leben wieder aufgenommen. Hast du einen Menschen, mit dem du über deinen Trauer und deinen Schmerz reden kannst? Ja, schon. Ja, mein Bruder. Kannst du ihn oft sprechen und oft sehen? Ja, doch, das schon. Aber das ist... Mein Bruder ist jemand, der alleine lebt, der nie eine richtige Liebe irgendwo kennengelernt hat. Ich weiß nicht, ob er das irgendwo nachempfinden kann, nachfühlen kann. Wie oft seht ihr euch denn? Er meldet sich oft. Wohnt er, ich habe das gar nicht verstanden, wohnt er in Berlin, hast du das gesagt? Nein. Also er wohnt in der Gegend? Doch, er kommt schon oft vorbei und kümmert sich auch jetzt. Gab es Momente in den letzten Wochen oder Monaten, wo du sehr real daran gedacht hast, dir das Leben zu nehmen? Ja. Und ganz seltsamerweise, ich habe an einem Tag, ich habe es wirklich vorbereitet. Ich bin einkaufen gewesen, ich sagte, das und das brauchst du noch für heute. Und ich habe diese ganze Geschichte aufgeschrieben. Und ich musste nur noch den Schluss aufschreiben. Und das wollte ich an diesem Tag tun. Und dann habe ich gedacht, so, dann hast du es aufgeschrieben und dann ist es gut. Und an diesem Tag kam mein Bruder unangemeldet ganz einfach vorbei. Und er blieb da und... Das ist ja wie ein Wink des Schicksals. Ja, habe ich auch so gehört. Glaubst du, ich glaube, dass das immer eine ganz wichtige Überlegung ist, wenn man in so einem tiefen Trauerschmerz ist, dass man sich immer den Verstorbenen vorstellt, wie der denken und urteilen würde. Würde dein Mann es wollen, dass du dir das Leben nimmst? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn damals, wo es wirklich nur lernt, ich habe gesagt, du, wenn die Kinder nicht wären, ich würde mit dir gehen. Darauf hat er nichts gesagt. Und dann habe ich auch gesagt, ich würde alles dafür geben, wenn ich mit dir tauschen könnte. Dann hat er gesagt, und was würde das ändern? Darauf wusste ich nichts mehr zu sagen. Ich bin ganz sicher, Petra, dass er, der dich auch so lieb gehabt hat, wie du ihn, dass er niemals sagen würde jetzt, ja, sie soll sich das Leben nehmen, sondern er würde sagen, dass du, soweit das irgendwie möglich ist, zu einem normalen Leben wieder zurückfinden solltest und dich auf die Kinder konzentrieren sollst und versuchen solltest, Abstand zu nehmen, was sehr lange dauern wird. Natürlich ist es ja alles noch ungeheuer frisch. Das ist auch so schwer, durch die Wohnung zu gehen. Überall sind feine Sachen. Ich möchte jetzt Folgendes machen. Ich möchte jetzt, dass wir nicht weiter hier in der Öffentlichkeit reden, da du ja sehr, sehr, sehr traurig bist und sehr angeschlagen. Leg mal bitte auf, Petra. Und wir werden dich, das heißt erstmal mein Psychologe, wird dich gleich wieder zurückrufen. Das ist der Peter heute Nacht. Und ihr könnt dann erstmal ganz in Ruhe und ganz lange miteinander sprechen. Okay. Ich möchte dir mein ganz tiefes Beileid aussprechen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite möchte ich dir aber auch Mut zusprechen und dir auch nochmal vergegenwärtigen, dass du zwei Kinder hast. Das sind eure Kinder. Das sind auch die Kinder deines verstorbenen Mannes. Und ich bin so sicher, dass dein Mann will, dass du lebst. Und dass du irgendwann vielleicht auch wieder gut lebst. Okay, danke. Alles Gute von Herzen. Auf Wiederhören, Petra. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich mache mal weiter mit einem Fax, das ich bekommen habe zur Sendung am Montag. Und schreibt Bernd aus Aschaffenburg, hallo Domian. Nur eine kurze Meinungsäußerung zu dem Anruf der jungen Türken am Montag, die einen die einen Deutschen zum Freund hat und nur deshalb von ihrer Familie verstoßen wird. Wir alle versuchen, ausländerfreundlich zu sein und Ausländern unsere Gesellschaft zu öffnen. Dafür verlange ich von Ausländern in unserem Land aber auch, sich in gewisser Weise anzupassen. Das, was die türkischen Eltern machen, ist blanker Rassismus. Ich will keine deutschen Rassisten in unserem Land und ich will keine ausländischen Rassisten in unserem Land. Eine Meinung von Bernd aus Aschaffenburg. Matthias ist dran. Matthias ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian, hier ist Matthias. Matthias, guten Morgen. Dein Tag. Ich wollte mit dir über Blind Dates und Einsamkeit sprechen. Bist du einsam? Ja, bin ich. Schon lange? Schon, ja. Ich hatte 2 Beziehungen in den letzten 4-5 Jahren. Mhm. Immerhin. Ja, das waren aber auch die einzigen meines Lebens bisher. Aha. Und wie lange haben die jeweils gedauert oder gehalten? Einmal knapp 3 Jahre und einmal 1,5 Jahre. Mhm. Ja, und Kernpunkt ist einfach, ich schreibe seit ungefähr 10 Jahren auf Kontaktanzeigen von Frauen. Mhm. Hast du die beiden Besagten gerade auch so kennengelernt? Eine davon, ja. Die andere war auf normalem Weg. Wo liest du diese Kontaktanzeigen? In normalen Zeitungen oder in... Ja, das ist eine ganz normale regionale Zeitung hier bei uns. Mhm. Und da habe ich es dann also durch diese Schreiben, also ich bin nicht unbedingt, ich kann das eigentlich ganz gut so, dieses Schreiben, das liegt mir wohl. Mhm. Und dann habe ich es in den 10 Jahren, sag ich mal, ich schätze mal grob so auf 150 Blind Dates gebracht. 150? Ja. Und es ist sage und schreibe, bis auf diese eine Sache nichts dabei rumgekommen. 150 Mal? Sich so getroffen mit Frauen, ohne zu wissen, wer dahinter steckt, ne? Das ist ja so. Richtig. Und alles völlig seriöse Dinge, also nicht irgendwie in Sachen Sex oder so, völlig normale, nette und... Ist denn aus einer Geschichte mal so ein One-Night-Stand geworden? Oder aus... Nein. Keinmal? Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen One-Night-Stand gehabt. Was war denn von diesen 150? Also einmal hat es gefunkt, da ist eine Beziehung raus geworden. Aber aus den restlichen 149, was war denn da so die schlimmste oder krasseste Erfahrung, die du gemacht hast? Ja, das kann ich dir gut sagen. Wir haben uns an einem neutralen Ort getroffen. Mhm. Und man weiß ja nur so grob, wie man aussieht. Man telefoniert ja vorher, man beschreibt sich. Und dann ging da also eine Dame entlang, wo wir uns getroffen haben, ging so an mir vorbei, guckte ein bisschen intensiver. Dachte ich mir schon, ja, das könnte sie sein. Sie ging aber vorbei. Mhm. Und dann kam sie wieder zurück und hat es dann also sage und schreibe gebracht, mir einmal von den Schuhen bis zum Kopf an mir hochzuschauen und zu sagen, ja gut, das war's dann auch wohl. Ja, aber zumindest ehrlich, ne? Ja. Die hat nicht lange rumpalabert, die hat gesagt, also der ist es nicht, hat sie gesagt. Hat sie gedacht wahrscheinlich und dann auch gesagt. Ja, natürlich. Es ist normalerweise bin ich da auch ein bisschen spontan und habe einen ganz guten Spruch parat, aber das fand ich schon sehr unverschämt und ein bisschen sehr direkt. Und du standst da wie ein begossener Pudel und die Dame ist abgezogen und du hast nichts gesagt. Ja, richtig, ne, ich konnte in dem Moment nichts sagen. Das war also echt der Hammer. Ist denn da auch irgendwie bei diesen 100 restlichen 148 dann auch mal irgendwas Nettes passiert, wo du im Nachhinein sagst, war ja eigentlich auch ganz, ganz lustig, oder? Ja, natürlich. Das ist ja genau der Punkt. Also normalerweise sowas läuft dann ab. Man trifft sich irgendwo in einem Lokal oder so. Mhm. Und dann eine Stunde, anderthalb Stunden sitzt man da und redet und es ist eigentlich auch immer ganz nett gelaufen, gut unterhalten. Es ist nicht so, dass ich da irgendwie verkrampft sitze und kein Wort rauskriege oder so. Und ich habe also zigmal gehört, super nett, ich habe selten so gelacht wie mit dir, aber aus uns kann irgendwie doch nichts werden. Mhm. Also das turnt dann natürlich auch ab, ne? Wenn man das mehrfach... Ehrlich, ich bin mittlerweile, ich mache eine Therapie, ich habe also schon Richtung soziale Ängste da mittlerweile ganz schön dran zu knabbern. Aber Matthias, erklär mir doch mal bitte, warum du nur und immer wieder diesen Weg gewählt hast, auf Kontaktanzeigen zu antworten und dich dann mit 150 Frauen getroffen hast. Warum machst du es nicht so, wie es der Durchschnitt macht, dass man irgendwie Leute... Ja, mittlerweile geht's nicht mehr. Es geht nicht mehr. Nein, ich kann momentan mittlerweile, ich sag mal so, die letzten paar Jahre nicht mehr gut rausgehen. Mhm. Und den herkömmlichen Weg, ich habe den natürlich auch versucht und auch da meine Abfuhren bekommen. Mhm. Aber mittlerweile bin ich so verunsichert, dass das funktioniert nicht mehr, dass ich rausgehe auf Feten und da auf die Leute zugehe. Das ist nicht mehr so easy. Das heißt, dass du auch jetzt zurzeit recht vereinsamt und isoliert lebst. Ja, total. Ja. Deswegen sagte ich das eingangs, ja. Wie sieht denn deine Traumfrau aus? Du, also ich sag dir ganz ehrlich, wenn sie jetzt überdimensional hässlich ist, dann, also ich hatte bei den 150 auch ein paar dabei, wo ich gesagt hätte, ja gut, das wäre vielleicht nicht so toll, aber an sich, da mache ich keine besonderen Ansprüche. Gibt's keine, die Maße, das ist egal, ja. Die Haarfarbe ist egal, die Größe ist egal, ja, und so weiter. Ja, also gut, ich sag mal so, muss nicht unbedingt über 100 Kilo sein oder so, aber jetzt. Also bist du dann eigentlich ein richtiger Pechvogel, ne? Muss man sagen. Ja, denke ich, ne? Wie viele Jahre bist du jetzt wieder alleine? Ja, gut ein Jahr. Ein Jahr, das geht ja noch. Geht ja noch, sicher. Ist noch halbwegs okay, ne? Ja. Aber ich habe schon so ein bisschen Panik, so allmählich mit 33. Naja, also bist ja noch ein junger Hüpfer mit 33. Also, wir sind ja hier keine Kontaktbörse, was ich immer wieder gerne betone, und ich will die Sendung auch so verstanden haben, aber sollte vielleicht jetzt die eine oder andere schöne oder nette Frau den Matthias auch irgendwie nett gefunden haben, irgendwie interessant, wir reichen gerne die Adresse oder Telefonnummer an dich weiter. Ja, das wäre natürlich ein glücklicher Zufall. Ja, das wäre ein glücklicher Zufall. Ich wäre sehr stolz, wenn vielleicht durch die Sendung du eine tolle Frau finden könntest. Ansonsten wünsche ich dir gutes Gelingen, auch mit deiner Therapie. Das ist dann ja wahrscheinlich auch ein sehr kompliziertes Ding, was in andere Bereiche auch noch hineingeht bei dir. Ja, mit Sicherheit. Und wünsche dir alles Gute, Matthias. Und wie gesagt, wenn jemand schreibt oder anruft, wir reichen es weiter. Okay, danke dir, ne? Tschüss, alles Gute. Alles gut. Tschüss. Ciao. Weiter mit einer Meinungsäußerung, beziehungsweise mit einer Frage von Marcel, 31 Jahre aus Bad Reichenhall. Und der schreibt: Hi Domian, unsere Regierung will mehr für die innere Sicherheit tun. Was ist eigentlich deine Meinung dazu? Stichwort: Was hältst du vom Fingerabdruck auf Personaldokumenten? Von der obligatorischen Anfrage beim Verfassungsschutz, wenn Ausländer eingebürgert werden wollen? Und von der Lockerung des Datenschutzes in Deutschland? Also Marcel, ich muss ganz klar und eindeutig sagen, in Anbetracht der aktuellen Lage, in der wir uns befinden, habe ich mit dem Fingerabdruck und mit der obligatorischen Anfrage beim Verfassungsschutz überhaupt keine Probleme. Das finde ich eine sehr richtige und sehr gute Idee. Und ich finde auch, dass man es vielleicht in Deutschland mit dem Verfassungsschutz ein wenig übertrieben hat, so wie der Innenminister das gesagt hat. Wenn es dazu dient, diese Verbrecher zu fangen, die im Moment gesucht werden, finde ich, sollte man damit leben, dass die Kriterien etwas umgestaltet werden beim Verfassungsschutz. Beim Datenschutz. Ich bin verbunden jetzt mit Petra. Und Petra ist 43 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Petra. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Wegen gestern. Bitte? Meine Kinder dürfen das nicht erfahren. Das Thema, was wir gestern hatten? Ja. Das dürfen meine Kinder niemals wissen. Richtig. Was ist das bei dir? Ich bin im Moment fix und fertig. Ich bin... Ja... Meine Kinder hätten eigentlich einen Onkel und gleichzeitig einen Bruder. Moment, deine Kinder haben gleichzeitig einen Onkel und gleichzeitig einen Bruder? Hätten. Hätten. Das heißt im Klartext jetzt. Erklär es mal richtig. Ich wurde von meinem Vater missbraucht vom 9. bis 16. Lebensjahr. Mhm. Daraus ist ein Kind entstanden. Das hat mir mein Vater und meine Mutter ausgetreten. Sie haben mich geschlagen ohne Ende. Wie alt warst du da? Wo das Kind entstanden ist. Als die das gemacht haben, ja? Geschlagen wurde ich immer. Nein, als das... wurde ich auch immer. Das Kind ist entstanden, da war ich kurz vor meinem 17. Geburtstag. Mhm. Du bist, du hast gerade gesagt, vom 9. bis 16. Vom 9. bis 16., ja. Ich kann mich erst ab dem 9. Lebensjahr erinnern. Mhm. Ich weiß aber, dass ich nie im Kindergarten war. Mhm. Und jetzt weiß ich auch warum. Mhm. Hat deine Mutter damals all die Jahre etwas gewusst davon, dass dein Vater dich sexuell missbraucht? Ja, sie wusste es. Und sie hat es geduldet? Sie hat mir bis zu meinem 16. Lebensjahr meine Kleidung rausgelegt, hat mir damals, wie es war, schwarze Lackschuhchen, weiße Kniestrümpfe, kurze Röckchen angezogen und hat mir nachher den Vorwurf gemacht, du bist selber schuld, warum hast du dich so angezogen? Dann warst du mit 17 schwanger, also ging die der Missbrauch ja, schon bis zum 17. Vor 17. Ja. Und das haben deine Eltern dann mitbekommen, dass du schwanger warst? Ja, natürlich. Und dann haben sie dir das Kind ausgetreten? Ja, ich hab's meinen Eltern erzählt, meine Periode ist ausgeblieben, weil meine Mutter hat meine Binden kontrolliert, damals durfte ich keine Tampons benutzen. Mhm. Dann hat sie gesehen, dass keine Binden mehr kamen und dann hat sie gefragt und habe gesagt, ja, ich habe keine Periode mehr. Dann sind wir zum Arzt gegangen, dann wurde festgestellt, dass ich schwanger bin und dann sind wir nach Hause gegangen und dann wurde ich hergeprügelt. Was genau haben deine Eltern mit dir gemacht? Wie haben sie dich geprügelt? Das Komische ist ja, dass ich noch einen Bruder habe und eine Schwester und ich wurde so geschlagen, dass ich durchs Badfenster abgehauen bin. Und dabei hast du das Kind verloren? Ich habe das Kind verloren, ja. Du bist so stark geschlagen worden? Ich wurde vorher schon beim Jugendamt auffällig. Deswegen konnte ich ja mit 17 dann auch meine eigene Wohnung nehmen. Weil vorher schon auffällig war, dass meine Turnlehrerin damals das Jugendamt darauf aufmerksam machte, dass ich Striemen am Rücken habe. Nachdem das passiert war, nachdem du das Kind verloren hast, bist du dann von zu Hause weggekommen? Dann bin ich weg, ja. Dann hat das Jugendamt das akzeptiert. Wusste denn das Jugendamt, was da vorgefallen war? Auch, dass du schwanger warst? Nein. Das nicht. Aber die wussten, dass da irgendwas... Ja, ich war ja vorher schon auffällig. Mhm. Ja, klar. War deine Mutter bei dem sexuellen Missbrauch dabei? Nein. Mhm. Wobei ich sagen muss, es ist nicht mehr meine Mutter und es ist auch nicht mehr mein Vater. Als du dann weggegangen bist von zu Hause mit 17, hast du danach noch irgendwann nochmal Kontakt gehabt mit deinen Eltern? Nein. Nie wieder? Nein. Bis heute nicht? Nein. Leben sie noch? Ja. Gab es die Überlegung bei dir, deinen Vater irgendwann, ihn anzuzeigen? Ich habe meinen Vater angezeigt. Und was ist daraus geworden? 2 Jahre auf Bewährung. 2 Jahre auf Bewährung. Hast du ihm im Gerichtssaal gegenübergestanden? Ja. Wie war das Gefühl für dich? Durch das Jugendamt habe ich einen sehr guten Psychologen kennengelernt und es war nicht mehr mein Vater. Ich habe nicht mehr die Schuldgefühle, die ich damals hatte, dass ich schuld bin, dass das passiert ist. Konnte deiner Mutter nachgewiesen werden, dass sie... Das nicht. Nein. Das heißt, die Mutter ist so davon gekommen. Ja. Wie hieß die Sendung gestern, das dürfen meine Kinder niemals wissen. Das ja, meine Kinder werden es nie erfahren. Ich habe 2 Söhne. Und die werden das nie erfahren. Weiß dein Mann, dein Partner das? Ja. Er weiß, dass ich von meinem Vater missbraucht wurde, aber er weiß nicht, dass ich davon schwanger war. Wenn man so viele Jahre sowas durchgemacht hat wie du, konntest du denn dann überhaupt zu deinem jetzigen Partner eine Liebesbeziehung, eine erotische, sexuelle Beziehung auch aufbauen? Nein. Bis heute nicht? Nein. Wie lange seid ihr verheiratet? 3 Jahre. 3 Jahre? Jetzt 3 Jahre, ja, aber ich bin auch vom Psychologen als, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Drücken sich immer so komisch aus. Lass mich noch einmal fragen. Ich bin nicht beziehungsfähig. Aber deine Kinder, das ist nicht der Vater deiner Kinder, mit dem du jetzt zusammen bist? Nein. Wie alt sind deine Kinder jetzt? Der eine ist 18, der andere 12. Schläfst du denn mit deinem Partner? Früher habe ich mein jetziger Partner ist echt okay, weil für mich war immer Liebe mit jemandem schlafen. Wenn ich nicht mit jemandem schlafe, dann liebt er mich nicht. mein jetziger Partner hat mir gezeigt, dass er mich auch liebt, ohne dass er mit mir schläft. Das heißt, ihr seid 3 Jahre zusammen und es gibt eigentlich keine sexuellen Kontakte? Sehr wenig. Was heißt wenig? Kommt es dann doch schon mal zum Verkehr? Es kommt zum Verkehr, ja klar. Hast du einen Orgasmus dabei? Ab und zu. Mhm. Aber ich habe gelernt, wenn ich geliebt werden muss oder geliebt werden möchte, dann muss ich mit dem Partner schlafen. Mhm. Und er hat mir gezeigt, dass man nicht mit jemandem schlafen muss, wenn man geliebt wird. Ja, verstehe. Wissen denn deine Kinder, die ja nun auch nicht mehr so klein sind, dass du von deinem Vater missbraucht worden bist? Das wissen sie auch nicht. Nein. Ist dir das peinlich, denen das zu sagen? Ja. Also es ist mir nach den ganzen Jahrzehnten immer noch peinlich. Mhm. Wobei du ja auch jetzt nach den ganzen Jahrzehnten weißt, so vom Kopf her, dass es dir nun wirklich nicht peinlich sein muss. Ja, aber ich bin auch in psychologischer Behandlung und ich bin auch regelmäßig in psychologischer Behandlung und ich verkaufe das immer noch nicht. Mhm. Also ich finde auch, dass man das dann so akzeptieren muss erstmal bei dir, wenn du sagst, ich kann das nicht oder ich möchte das nicht sagen, dass du dann einfach weiter schweigst. Vielleicht wirst du es irgendwann mal sagen, kann ja sein, wenn du stabiler bist, auch wenn du... Wenn ich aber nach so vielen Jahren nicht stabil bin, wann soll ich dann werden? Aber du bist immer noch in psychologischer Behandlung, deshalb. Ja, aber nur, wenn ich möchte. Mhm. Aber du bist entschlossen, auf jeden Fall in der nächsten Zeit es deinen Kindern nicht zu sagen. Nein. Mhm. Keinen Fall. Petra, möchtest du mit meinem Psychologen vielleicht auch noch mal ein paar Worte reden? Wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, das ist der Peter. Du legst auf und der Peter ruft dich an. Bitte? Ja. Ach, du möchtest nicht sogar mit einem Mann reden? Ja. Weißt du, wie wir das dann machen? Morgen habe ich eine Kollegin hier, eine Psychologin. Wir notieren uns deine Telefonnummer und rufen dich morgen Nacht an. Das heißt, dann ruft dich eine Frau an, okay? Nee, wir machen es anders. Ich habe keinen Nerv drauf. Ich bin heute schon beinahe verzweifelt, weil ich ja schon angerufen habe. Nee, wir machen das heute noch. Okay, dann legst du auf und der Peter ruft dich zurück. Okay. Und ich wünsche alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 1.32 Uhr und 37 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 33, 13 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Hinweis schon mal auf morgen. Morgen haben wir ein Thema wieder, ein Thema die ganze Stunde über. Das Thema heißt spurlos verschwunden. So. Bevor es weitergeht, noch zweimal Post. Einmal von Markus, 25 aus Firnheim. Der schreibt mir, hallo Domian, ich möchte gerne deine Meinung hören. Nach den schrecklichen Ereignissen der letzten Woche ist viel passiert. So wurden auch meine beiden Lieblingssendungen TV Total und Harald Schmidt verständlicherweise vorübergehend eingestellt. TV Total läuft wieder, Harald Schmidt nicht. Was meinst du, wann darf man wirklich wieder zum normalen Alltag rübergreifen und wann darf man wieder herzhaft lachen? Das ist sicher im Moment, Markus, eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass man auch in bewegten Zeiten lachen darf und auch lachen sollte, denn letztendlich haben wir immer bewegte Zeiten, wenn man sich die ganze Welt anschaut. Ich respektiere sehr, dass Harald Schmidt zurzeit nicht auf Sendung ist. Ich glaube, ich könnte es auch nicht, wenn ich eine solche Art von Sendung machen würde, wie er sie macht. Ich bemerke bei mir nur, dass ich zurzeit aufgrund so der Grundstimmung, die herrscht, gar nicht gerne solche Sendungen sehe. Aber ich finde, dass es sie geben sollte und dass man auch ohne ein schlechtes Gewissen sich was Lustiges angucken sollte und angucken darf. Meine Auffassung. Jörg, 38, aus Kleve. Hallo, Jürgen Domian. Der Journalist Peter Schollatour hat im Fernsehen als Folge der Terroranschläge in den USA das Ende der Spaßgesellschaft propagiert. Ich glaube das nicht. Ich finde, es war ein Ausdruck der Fun- und Entertainment-Gesellschaft, wie die Medien in der letzten Woche mit den schrecklichen Bildern umgegangen sind. So wie die Gaffer bei Unfällen, waren wir alle Gaffer und waren sensationell beeindruckt und fasziniert von den grandiosen Horrorbildern aus New York. Ursula, 62 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Mein Thema ist fast schon banal in dieser ernsten Zeit. Ich bin sehr mitgenommen. Ich höre also jeden Tag, man kann sagen, über den ganzen Tag verteilt die Nachrichten. Mhm. Und bin also auch deprimiert und kann auch kein Buch mehr lesen, obwohl Lesen immer ein großes Vergnügen ist. Aber gut. Aber irgendwie passt mein Thema doch. Ich bin sauer über die Erhöhung der Tabaksteuer. Wir Raucher sollen also mit für die innere Sicherheit sorgen. Ja, und so das finde ich, ist eine Riesensauerei. Denn wir Raucher werden so diskriminiert. Wir werden an die Wand gestellt. Am liebsten sollten wir mit der Kippe in die Güllegrube gehen. Nein. Doch, Domian. Ich bin Raucher und ich weiß, worüber ich rede. Ich würde jetzt am liebsten allen Rauchern sagen, also hört alle auf, ab 1. Januar zu rauchen, einschließlich dich auch. Dann habt ihr die Bescherung. Also du bist ja richtig aufgebracht. Ja, das bin ich auch. Ich bin wirklich aufgebracht darüber, dass die Tabaksteuer erhöht werden soll und dass wir es praktisch zur inneren Sicherheit durch die Finanzierung beitragen. Aber es ist doch nun für einen absolut guten Zweck für uns alle. Ja, wieso das denn? Das wäre ein guter Zweck, wenn wir jetzt alle aufhören würden. Was würdet ihr dann denn sagen? Dann ständen wir ziemlich doof da wahrscheinlich. Ja. Aber ich muss dir ehrlich sagen, als ich es heute hörte, fand ich das einfach eine tolle Idee. Und eine gute Idee, dass man... Aber dann erzähl mir doch mal, wieso lässt man denn eigentlich immer den Alkohol außen vor? Ich denke mal, dass da auch eine ganz andere Lobby existiert. Ja, gute Idee. Man hätte die Steuern auch erhöhen sollen. Das ist eine sehr gute Idee, die du da äußerst. Ja, vor allen Dingen, weil ich selbst in meiner Nähe erlebt habe, wie Familien kaputt gegangen sind, wie die Wohnungen aufgelöst worden sind. Einer sitzt im Rollstuhl, der hat mich neulich angerufen. Ich habe die Stimme nicht mehr erkannt. Aber wir wollen jetzt nicht vergessen, wie viele Menschen jämmerlich sterben aufgrund zu vieler Raucherei, ne? Als Folge des Tabakgenusses. Ach Domian, weißt du was? Manchmal zweifle ich wirklich dran. Ich denke zum Beispiel an meine große Familie. Da ist von klein auf bis jetzt keiner durch Passivrauchen, wie man das heute so schön sagt, krank geworden. Oder wenn ich an meinen Nachbarn denke, der... Gut, das sind immer Einzelfälle, aber es ist ja nur nachgewiesen. Ja, ich habe gesagt, ich habe eine große Familie. Ja. Und dann denke ich zum Beispiel an meine Nachbarin, die immer mit passiv, wie das heute so schön heißt, rauchen musste, weil der Nachbar Kette geraucht hat. Weißt du was, die hat höchstens verzogene Knochen. Die ist na gut, ich rede ja nicht von den passiven Mitrauchern, sondern von den aktiven Rauchern. Aber wie auch immer, Ursula, es wird immer so sein, dass irgendeine Gruppierung jetzt schreit und sagt, oh, warum gerade wir nun mal wieder? Ja, also ich würde sagen, weil der Raucher ja als Stinker verschrien ist und das Geld vom Raucher, das stinkt nicht. Ja, also ich bin wirklich darüber aufgebracht, dass der Finanzminister eigentlich, und der sagt noch, das kann man ja aufbringen. Ich glaube, der Bundeshaushalt beläuft sich auf 500 Milliarden. Also ich weiß nicht, irgendwie ist das Aber man kann doch eigentlich auch auf dem Standpunkt stehen, okay, das ist ein Genussmittel, so wie Alkohol. Alkohol hätte man auch mehr besteuern sollen, du hast völlig recht. Dann holen wir uns das auf diesem Wege und wenn die Leute dieses Genussmittel halt haben wollen, müssen sie halt ein bisschen mehr hinblättern. Nee, also, na gut, ich wollte es ja nur loswerden. Ja, klar. Ja, und ich würde gerne als Raucher die Aktion starten. Ich rauche gerne, ich rauche mit Genuss und würde jetzt sagen, Leute, sollen wir denn und mal ich sterbe gerne und ich sterbe gerne an Lungenkrebs. Das ist doch gar nicht erwiesen. Das wird immer gesagt. Ich nehme mal an, dass das auch immer dann die Leute sind, die wirklich also richtig zuschlagen, weiß ich nicht, am Tag 3-4 Schachteln. Also das ist ja nicht das Maß aller Dinge. Ne? Gut, also du bist richtig empört und du sagst, und jetzt sind wir wieder dran und warum nicht irgendwie auf einem anderen Wege das Geld hereinholen. Ja, also das nimmt sich schon doch für mich seltsam aus, dass man das auf diese Tour macht. Mann, was meinst du, wie viel du jetzt aus der Serie gesprochen hast? Naja, ich das wollte ich einfach nur mal loswerden, okay, weil ich wirklich empört bin. Danke für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Ursula. Tschüss. Frank ist dran und Frank ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Frank. Hi. Hi. Dein Thema. Ja, also ich habe folgendes Problem. Ich bin seit 10 Jahren mit meinem Freund zusammen und das scheint jetzt in die Brüche zu gehen, weil er sich einfach nicht mehr zusammenreißen kann. Ne? Was heißt zusammenreißen? Ja, es ist so, also der betäuscht mich alle Nasen lang. Der geht ständig auf irgendwelche Parkplätze, in irgendwelche Kinos oder sonst was. Also er geht auf die Parkplätze, um Sex mit anderen Männern zu haben, ja, und genau. So genau auch in Kinos. Ja, ganz genau. Ja. Und er meint immer, ich wäre nicht normal, das, was er macht, das wäre normal. Und bist du denn treu? Ja. Ganz treu? Ja. 10 Jahre treu? Ja. Mhm. Und das belastet mich jetzt so weit, dass ich also jetzt mittlerweile so weit bin und die Beziehung beenden will, ne? Ich verstehen, ja. Mhm. Nur das Problem. Absolut. Ist, ja, das sagt man so leicht. Nur das steckt mal 10 Jahre einfach so weg. Und irgendwie, er sagt immer, dass das wäre nur körperlich. Also lieben würde er nur mich, aber Sex mit anderen Männern, das bräuchte er halt. Habt ihr beide denn auch noch Sex miteinander? Also ganz selten, kann ich sagen, weil ich schotte mich jetzt so ab. Ne? Ich finde das irgendwie. Wie gehst du denn damit um? Das heißt, du hast auch deine Bedürfnisse und kannst die nicht ausleben. Wie machst du das? Tja, ich stecke einfach zurück. Mhm. Wie lange geht dieses Theater jetzt schon so mit deinem Freund? 8 Jahre ungefähr. Seit 8 Jahren schon? Ja. Also es waren nur 2 Jahre, wo er dir auch treu war? Nee, das war so, dass ich nach 2 Jahren beim Aufräumen da mal einen Zettel gefunden habe, wo drauf stand, mit wem er es gemacht hat, was er in der Hose hatte, wie es war. Und da war ich also so dermaßen schockiert, dass ich sofort ausgezogen bin. Zu dem Zeitpunkt hatten wir zusammen gewohnt. Und dann hat er mich dann aber irgendwie wieder weichgeklopft und ja, immer wieder gesagt, ach, das hat mir nichts bedeutet, nur du bedeutest mir was. Und ich habe ihm das auch geglaubt, ne? Naja, und da sind wir halt wieder zusammengezogen. Und dann wurde es mit der Zeit halt immer mehr, weil ich hatte da... Das heißt, dass er auch schon vorher, letztendlich solange ihr zusammen seid, solche Sachen nebenher hatte? Ja. 10 Jahre lang? Ja. 10 Jahre lang mit Hunderten von Männern vielleicht Sex hatte? Ja, ne? Denke ich. Bestimmt, wenn... Wie oft kommt das denn so vor in der Woche? Also im Monat? Im Monat? Also ich würde mal sagen, in letzter Zeit, also in den letzten 1-2 Jahren ist es so, dass er eigentlich fast jeden Tag weggeht. Und wenn da nichts gelaufen ist auf dem Parkplatz oder sonst wo, dann setzt er sich in sein Nebenzimmer und macht da stundenlang an sich rum, zieht sich da die Joints rein, was mich zum Beispiel jetzt auch noch belastet, dass er jetzt dauernd diese scheiß Hasch raucht. Aber Frank, jetzt mit Verlaub, dann verstehe wirklich nicht deine Leidensfähigkeit, wenn du das so viele Jahre mitmachst. Warum klammerst du denn so an diesen Mann? Kann man sich denn da nicht einfach in Freundschaft trennen? Und dann sagst du, geh du deine Wege, ich gehe auch meine Wege, was die Sexualität anbelangt. Wir können ja nun wirklich noch eng verbunden bleiben. Aber beende doch diese Beziehung. Das ist doch nur Murks, was du da erzählst. Das fällt so schwer irgendwie. Also ja gut, aber wie sehr demütigen willst du dich denn noch lassen? Das ist doch kein schönes Zusammenleben mehr. Das ist doch nichts Tolles. Das, was Beziehung ausmacht, Harmonie, Glück, sich freuen aufeinander, sich vertrauen, ist doch alles nicht mehr da. Ich habe halt immer gehofft, dass ich das irgendwann nochmal ändere. Hör mal, nur mach mal einen Punkt. Wenn du seit 8 Jahren das weißt, hoffst du seit 8 Jahren, dass sich das verändert? Das ist doch Hanebüchen sowas. Er hat eine Therapie gemacht und... Komm, das hat mit Therapie dann nichts zu tun. Der ist einfach nicht scharf auf dich. Der ist nicht geil auf dich. Punkt. Das beweisen 8 Jahre. Also ich glaube, so ist das glaube ich nicht. Sondern? Also ich denke, er liebt mich schon. Und das habe ich auch gemerkt, als ich vor 2 Jahren habe ich nicht mehr durchgesetzt und habe einen Schlussstrich gezogen. Mhm. Habe jemand anders kennengelernt und... Ich glaube, dass der dich liebt. Das kann ja sein, aber er begehrt dich nicht. Er begehrt mich wohl, aber er bekommt mich nicht. Das ist das Problem. Er sagt immer, wenn ich mich zur Verfügung stellen würde, in Anführungsstrichen, dann würde er auch nicht mehr weggehen. Und warum stellst du dich in Anführungszeichen nicht zur Verfügung? Weil ich irgendwie innerlich so eine Blockade habe, dass ich es einfach nicht kann. Warum? Wie ist die Blockade erklärbar? Ich vermute, es liegt daran, dass ich halt weiß, was er ständig gemacht hat oder macht oder wie auch immer. Und ich versuche wirklich diese Blockade loszuwerden, dass ich das auch wieder irgendwie auf in den Griff kriege, aber ich krieg's nicht in den Griff. Ah, das heißt also, dass er eigentlich dich schon begehrt und eigentlich du ihn auch, aber aufgrund des Misstrauens, was da gesät ist, du dich nicht gehen lassen kannst, nicht fallen lassen kannst. Ja, ganz genau, das ist der Punkt. Ich kann mich absolut nicht mehr fallen lassen, das geht einfach nicht. Wie ist denn das, wenn es dann mal zum Sex mit euch beiden kommt? Wie empfindest du das denn? Es ist irgendwie beklemmend, finde ich. Mhm. Also ich kann nicht abschalten. Also du hast die ganzen Bilder vor Augen, was er vielleicht in all den Jahren gemacht hat. Ja, ich denke einfach zu viel. Habt ihr beiden denn, also wenn das so ist, und er sagt auch, also rein seelisch, geistig, liebt er dich. Ja. Und du ihn auch. Ja. So, habt ihr beiden denn dann schon mal versucht, irgendeinen Weg zu finden, mit einer dritten Person vielleicht, diesen Knoten zu lösen? Inwiefern mit einer dritten Person? Ja, mit einem, dass ihr vielleicht zu einem Therapeuten mal geht, euch beraten lasst. Er war 2 Jahre in der Therapie, die hat er jetzt vor 2-3 Wochen ungefähr abgeschlossen. Ja, er, aber nicht ihr beide. Ja, ich auch. Ihr wart zusammen bei einem Therapeuten? Nein, ich bin jetzt in der Therapie. Ja, aber ihr solltet vielleicht zusammengehen, damit ihr eine dritte neutrale Person habt, die euch da vielleicht zueinander führt. Zumindest den Versuch mal. Ich weiß nicht, ob das funktioniert noch. Ich glaube, es ist eigentlich schon fast zu spät. Habe ich das Gefühl, dass es schon fast zu spät ist, weil er schiebt mir die ganze Schuld in die Schuhe, dass die Beziehung am Scheitern ist jetzt und... Aber wie wäre es denn dann, wenn du das so skeptisch siehst, wie wäre es denn dann wirklich, dass ihr euch vielleicht auf eine vorübergehende Trennung einigt, um erstmal so ein bisschen Luft zu kriegen und vielleicht auch ein bisschen Abstand zueinander zu gewinnen? Dass ihr erstmal sagt, wir beenden formal diese Beziehung, wir bleiben natürlich eng in Kontakt. Ihr wohnt wahrscheinlich auch zusammen. Ja. Das heißt, ihr zieht auch auseinander. Damit jeder erstmal sich so ein bisschen wieder mal erholen kann. Ich glaube, das kann er nicht. Also ich könnte das schon, aber er kann das nicht. Also wenn ich hier ausziehe, dann ist das für immer, dann ist Schluss. Aber was bedeutet das? Du sagst, also ein therapeutisches Gespräch mit ein paar Therapeuten siehst du nicht. Du hast fast einen Widerwillen, wenn du mit ihm schläfst. Du bist völlig blockiert. Ja. Was bleibt dann noch übrig? Du sagst auch nicht, es geht keine Trennung mal so vorübergehend, geht auch nicht. Was heißt das? Das heißt ja im Klartext, dass eine endgültige Trennung alleine die Lösung wäre. Ja, und das ist halt der Schritt, den ich mich nicht traue. Und da kann dir kein Mensch bei helfen. Das ist das Ding. Ja. Das klingt sehr verfahren, äußerst verfahren. Ja, das ist es auch. Wenn ich denke, was die ganzen Jahre schon alles passiert ist. Ich will doch nochmal sagen, wenn euch beiden so sehr letztendlich an dieser Beziehung gelegen ist, macht doch mal den Versuch. Geht doch mal 1, 2, 3 Mal zu einem Therapeuten gemeinsam. Mhm. Vielleicht kann man da ja schon dann auch endgültig feststellen, es geht nicht mehr. Aber versucht es doch nur mal. Ja. Wäre jetzt mein Tipp und meine Idee, Frank. Ja, ich kann es mal ansprechen. Mal sprich es mal an, ja. Ja. Viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Wieder. Ciao. Rainer aus Bottrop hat mir geschrieben, seit letzten Freitag habe ich den Eindruck, als wäre Deutschland ein weiterer Bundesstaat der USA. Ich bin nicht anti-amerikanisch, aber ich bin ein selbstbewusster deutscher Staatsbürger. Und ein letztes Fax von Beate, 39 aus Leipzig, die schreibt, hallo Domian, ich habe Angst. Angst vor verheerenden Terroranschlägen auch in Deutschland, zum Beispiel mit Gas, atomaren Material oder schlimmen Krankheitserregern. In Anbetracht dessen geht mir das Gutmenschen-Geschwafel von einigen linken und grünen Politikern absolut auf die Nerven, nach dem Motto, man muss miteinander reden und der Staat darf nicht in die Freiheitsrechte des Einzelnen zu sehr eingreifen. Würden diese Leute auch so sprechen, wenn ihre Kinder nach einem Terroranschlag bei uns jämmerlich krepieren müssten? Ich habe Vertrauen in Innenminister Schily und bin froh, dass auch die CDU mit an seiner Seite steht. Ihr seht, dieses Thema beschäftigt doch die Menschen ungeheuer. Und wir haben in den letzten Tagen wirklich sehr, sehr viele Faxe bekommen zu diesem Thema. Und ich habe jetzt wieder mal nur einige rausgewählt, um auch einige Facetten der Meinungen euch vorzustellen. Es ist, glaube ich, unterschwellig bei allen Menschen eine große Angst da und... Wenn man auch so ein bisschen wieder zum Alltagsleben zurückkommt oder es sich normalisiert, latent ist es permanent da, glaube ich, bei allen. Bei mir ist es auch so. Ich bin verbunden mit Merle. Merle ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Guten Morgen, Merle. Ich rufe dich eigentlich aus dem Grund an, weil ich also zurzeit so ziemlich in meiner tiefsten Lebenskrise stecke, die ich mir eigentlich bisher habe vorstellen können. Also für mich eher untypisch. Was ist los? Was bedingt diese Krise? Zu gehen. Ja. Das habe ich bisher noch nicht. Mein Hauptthema ist halt eben meine Identität. Ich bin transident. Mhm. Transsexuelle Person? Ja, genau. Mhm. Transsexuell ist mehr so der etwas veralterte Ausdruck. Ja, ich sage immer, weil das die meisten Leute so verstehen dann eher. Und ich habe also momentan wirklich Probleme, die letzten Tage wirklich so noch über die Bühne zu kriegen. Was heißt die letzten Tage? Ja, dass ich halt doch ziemlich ans Schluss machen gedacht habe, so, weil ich einfach ja, mich irgendwie vor Problemen stehen sehe, die ich irgendwie nicht absehen konnte. Also, welche Probleme zum Beispiel? Das ist eben einfach so, dass ich also im Gegensatz zu früher heute sehr stark versuche, irgendwie so meinen Platz in der Gesellschaft zu finden, mich irgendwie einzugliedern. Und das funktioniert nicht? Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Nee. Lass uns doch mal den Fall richtig erklären. Du heißt Merle, ist ein Frauenname. Bist du vom Körper her noch ein Mann? Also rein biologisch betrachtet. Das meine ich. Mhm. Körperlich, wenn ich es nur aufs Körperliche beziehe, ja. Bist du ein Mann? Aber du hast Busen schon? Hast du dich behandeln lassen mit Hormonen? Ja, schon eine ganze Zeit. Aber das ist halt verschieden bei, also von Fall zu Fall verschieden. Bei mir ist da nicht besonders viel passiert, Veränderungen. Hast du, dennoch, wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich sagen, also die Stimme klingt ja sehr weiblich. Danke. Meinst du, ich würde glauben, dass du schon eine sehr weibliche Erscheinung hast? Es gibt ja transsexuelle Menschen, die dann auch in der Erscheinung nicht so sind, wie sie sich eigentlich fühlen. Ja, das ist unheimlich verschieden. Also es gibt echte Traumfrauen, wo man wirklich nur staunen kann. Aber wenn ich mich beschreiben müsste, also ich denke, es liegt einfach auch, also ich kriege es auch an den Reaktionen in der Öffentlichkeit mit, die es, denke ich, also ich denke, man sieht es mir auf den ersten Blick an. Dass du vom Körper her ein Mann bist? Ja, ich denke das. Denkst du über diesen Schritt der Operation nach? Im Augenblick denke ich nur darüber nach, wie ich mich, also gegenwärtig, also auch in diesem Moment und in den nächsten Tagen, die da kommen, halt wirklich über Wasser halten kann. Aber abgesehen davon bin ich mir natürlich schon im Klaren darüber, dass ich die Operation haben möchte. Was hat denn in den letzten Zeit und in den letzten Wochen vielleicht so diese große Lebenskrise ausgemacht bei dir? Ausgelöst? Dass es schlimmer ist, als es sonst vielleicht war, belastender als sonst? Es sind einfach, denke ich, Erfahrungen, die ich im Alltag mache, die also hin und wieder wirklich krasser sind, als ich mir die am Anfang hätte vorstellen können. Also, dass Leute dich beschimpfen, zum Beispiel. Ja, das ist noch gelinde ausgedrückt. Also es gibt auch ganz viele, die diese Probleme nicht haben, also die von dem Thema Transsexualität betroffen sind. Mhm. Es sind eben nicht alle. Also ich gehöre nicht zu den Glücklichen. Also die Reaktionen, mit denen hast du zu kämpfen. Was sagen die Leute denn zu dir? Was machen die denn? Also das würde ich in der Öffentlichkeit jetzt so wirklich so direkt nicht beschreiben wollen. Es ist halt eben einfach doch ziemlich derbe, was man erlebt. Also in der Ausdrucksweise auch? Auch, ja. Wie sehr spielt das Thema Einsamkeit mit jetzt in deine Stimmung hinein? Also ich bin halt ein Mensch, der schon immer sehr isoliert war, also sehr isoliert gelebt hat. Ich denke, das ist alles miteinander irgendwo verknüpft. Mhm. Hast du mal eine Beziehung gehabt? Ich habe mehrere Beziehungen gehabt, aber das ist alles schon sehr lange her. Also die letzte Beziehung liegt jetzt schon gute 7 Jahre zurück. Mhm. Was ist eine Beziehung zu einem Mann oder zu einer Frau? Ich hatte eine Beziehung zu einer Frau. Mhm. Wusste diese Frau, dass du ein transsexueller Mensch bist? Nein, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. War das für dich eine befriedigende Beziehung oder eher nicht? Ich hatte nie eine befriedigende Beziehung. Mhm. Es ist also innerlich so gefühlsmäßig praktisch man könnte sagen, bei mir seit frühester Kindheit halt da gewesen. Mhm. Nur, dass du halt, also dass ich halt zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst habe eigentlich, um was es sich handelt. Ja. Das dauert ja oft sehr lange. Du hast dich ja bei mir vorgestellt und ich habe dich dann auch so weiter vorgestellt als Merle. Wer sagt denn Merle zu dir im normalen Leben? Gibt es nur sehr wenige. Das liegt eben einfach auch daran, dass ich, wie gesagt, doch ziemlich alleine lebe. Mhm. Und eigentlich auch nicht unbedingt das habe, was man Bekanntenkreis nennen kann. Also, hast du Kontakt zu anderen transsexuellen Menschen? In letzter Zeit schon. Also ich habe schon Kontakte zu mehreren Selbsthilfegruppen gehabt. Mhm. Aber ich habe auch da festgestellt, dass also das ist zumindest meine individuelle Einstellung oder Wahrnehmung, dass das nicht immer das Gelbe vom Ei ist. Du bist nicht in einer psychologischen Betreuung zurzeit. Doch. Doch, das auch. Das ist mehr oder weniger eigentlich auch gesetzlich vorgeschrieben. Ja. Wenn man bestimmte Dinge halt erreichen möchte. Und dennoch, das kann dir auch nicht die Hilfe oder den Halt im Moment im Leben vermitteln. Das ist einfach, das ist das Gleiche, was wir jetzt machen, halt sprechen. Mhm. Und weißt du, ich habe bei mir einfach das Gefühl im Augenblick, dass das Reden alleine nicht mehr reicht. Merle, wenn ich ein Zauberer wäre, spielen wir das mal durch. Und du hättest bei mir einen Wunsch frei. Ja. Welcher Wunsch wäre das? Was sollte ich für dich tun? Ich würde mir wünschen, dass du mich in eine Frau verwandeln kannst, bei der man keinen Anlass hat, sie, sag ich mal, mit kritischen Augen halt irgendwie zu betrachten, halt, die halt aussieht wie eine Frau. Mhm. Also damit für mich irgendwie ein Leben halt möglich werden kann, weißt du? Das, was jetzt so hättest, ich verstehe. Hast du die Hoffnung, dass nach einem operativen Eingriff und den entsprechenden Behandlungen, die damit verbunden sind, deine Erscheinung so sich doch verbessert, dass du einigermaßen damit leben könntest? Also wenn all das gemacht werden kann und halt auch wird, was ich mir vorstelle, also wovon ich auch weiß, dass es möglich ist, dann denke ich, ist das auf jeden Fall drin, ja. Den Satz, den du gerade gesagt hast, das ist ja nur eigentlich ein hoffnungsvoller Satz. Schlimmer wäre es gewesen, wenn du gesagt hättest, letztendlich bringt die Operation auch nichts. Es ist einfach, ich denke schon, dass das eine Menge bringt. Nur, das Problem ist meine momentane Situation, dass ich einfach dieses Land nicht sehe und dass ich einfach merke, dass ich mit Reden allein nicht mehr weiterkomme. Und dass du das Gefühl hast, keine Kraft mehr zu haben? Ja, das ist es. Ausgelaugt zu sein? Mürbe zu sein? Ja, das ist eben einfach und ich weiß momentan nicht, wo ich meine Kraft auftanken kann. Hast du denn wenigstens einen guten Freund, eine gute Freundin? Auf meilenweite Distanz, ja. Aber das beschränkt sich dann halt auch nur auf gelegentliches Telefonieren. Also im Klartext, da ist keiner so richtig nah an deiner Seite. Absolut nicht. Und das ist auch der Punkt, wieso ich von mir sagen kann, dass ich diesen Zustand so irgendwie als unerträglich empfinde. Bist du berufstätig? Leider nein. Ja. Das ist eben auch so ein Ding. Ich habe es also auch in den letzten Wochen öfters mal versucht, aber am Telefon ist das alles noch ganz okay. Mhm. Da verabredet man sich auch noch zu einem Gespräch. Ja, du wirkst sehr selbstbewusst und souverän auch am Telefon. Das täuscht. Das mag sein, aber ich sage mal meinen Eindruck so, wenn ich das so höre. Es ist einfach spätestens, wenn die Leute mich dann halt sehen, dann ist es vorbei mit dem Job. Mhm. Da kommen dann irgendwelche Argumente, die zum Teil auch wirklich sehr witzig klingen schon und auch total unlogisch sind. Was hast du denn gelernt? Was würdest du denn gerne arbeiten? Also ich wüsste mich ganz gut untergebracht in der Gastronomie zum Beispiel. So Merle, jetzt ist meine Sendung gleich zu Ende. Aber wir reden gleich mal noch ein bisschen weiter. Ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Ich verabschiede mich mal von meinen Leuten hier. Also leg mal auf, bis gleich. Okay. Okay, tschüss. Danke. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik bei Leo Scholten. Morgen haben wir ein festes Thema und das Thema heißt spurlos verschwunden. Gibt es Menschen in eurem Umfeld, vielleicht aus der Familie, aus dem Freundeskreis, die weg sind, die spurlos verschwunden sind, vielleicht von heute auf morgen? Ruft mich an, ab 0 Uhr sind wir erreichbar und um 1 sind wir da, Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Ich wünsche eine gute Nacht, bis morgen. Ciao.